Geh da, schaust. Das ist das beste Echo in der ganzen Gegend weit und breit. Wie heißt der Bürgermeister von Wiesel? Glaubst du es nicht? Siehst du den Busch da drum, in der Wand? Da hockt einer dahinter, der ist von der Kurverwaltung. Und der bläht deshalb jetzt zurück, was du nachschreist. Ja, und der tut ausgerechnet genauso einen gepflegten Hochdeutsch sprechen wie ich. Mein Lieber, das ist ein Echo. Und zwar meine Originalstimme. Nicht die prallt da vom Felsen, ne, weißt du nicht weiter. Und dann kommt sie, mal sagen, rein akustisch, kommt sie bei mir hierher wieder zurück. Aber wenn ich frage, nicht, wie heißt der Bürgermeister von Wesel, dann lautet die vorschriftsmäßige Antwort: Esel. Und dann kommt sie in alle Bücher nachlesen. Kommt halt auf die Entfernung drauf. Oh. Komm, Kollege, red dich nicht raus. Tut mir ja leid, aber ich muss dir die Wahrheit sagen. Euren weltberühmten Echo ist leider kaputt. Herrschaft, jetzt am Anfang mal eine ehrliche Frage. Wieso? Na, jetzt gucken Sie. Nicht, aber haben Sie selber schon mal darüber nachgedacht, wieso es überhaupt Alpen gibt? Ich meine, da latscht der deutsche Tourist jedes Jahr zu Tausende drauf rum, ne, gibt ein Schweinegeld hier aus. Nicht? Manche tun sich sogar bei erholen. Nicht? Aber kein Aas überlegt sich doch, wieso die Alpen eigentlich hier sind. Nicht, wenn die zum Beispiel oben hinter Hamburg lägen. Nicht? Und hier unten wäre meinetwegen Ostfriesland. Nicht? Naja, oder nicht ganz so schlimm, könnte auch unser Ruhrgebiet, ja. Ich meine, der Kühe wäre das bestimmt egal. Nicht? Oder sogar im Gegenteil. Nicht? Weil ob die ausgerechnet hier an ihre steile Wiesen so wirklich glücklich sind, das doch nur, geht doch in die Beine, diese Krabbelei. Ich jedenfalls meine Milch aber fröhlicher von mir geben. Oh. Wenn ich mein Fressen nicht dauernd so rumstrampeln müsste, nicht? Das können Sie aber glauben, ne? Ja, und außer der Kühe wäre doch hier überhaupt nichts los in die ganze Gegend, nicht, wenn die Eingeborenen nicht auch noch das Gebirge hätten. Aber wieso haben die das? Ich meine, ich war ja schon mal hier unten für zum Wintersport, aber da sind mir, ehrlich gesagt, sind mir da die Alpen nicht so viel aufgefallen. Ja, lag ja auch überall Schnee drüber. Und der hat ja sowieso nur dann einen Wert, wenn man da auch runterrutschen kann. Ne? Also da kam einem das Problem eigentlich noch ganz logisch vor. Nicht, aber jetzt im Sommer, nicht mehr dauernd von dritten in zweiten, sogar im ersten Gang rein muss, trotzdem der sonst seine 152 Spitze marschiert der Wagen. Nicht, aber spielend, ja. Dann fängt der menschliche Geist aber an, so ein bisschen hier oben unruhig zu werden in den Kopf. Nicht, ob das hier alles überhaupt sein muss? Nicht, und was sich der Natur dabei gedacht hat? Nicht, nur habe ich ja glücklicherweise in meiner Pension ein großes Schwein gehabt, nämlich einen echten Studienrat. Ist der. Ja. So, mit Frau und zwei Kinder. Nee, Dr. Krösemeier. Wie heißt der so in seine lederne Knickerbocker? Nicht? Die alte, ganz streng, immer in dieser Seppelmode gekleidet, mit so einem Dutt am Kopf, das soll sogar der einheimische Grinsen tun. Aber ist egal. Aber von dem Mann habe ich auch gelernt, wieso die Alpen überhaupt entstanden sind. Und wissen Sie wie? Nee, geologisch, rein geologisch. Das wäre, ne, ehrlich, also hier wäre mal die ganze Gegend ein großes Meer gewesen, nicht, und die Felsen wären eigentlich aus Wasser oder in den Wasser, unten drin, also unter Wasser, nicht? Also weiß ich auch nicht genau, nicht? Weil wie er da die Einzelheiten, da hatte ich gerade ein Knäckebrot am Kauen. Nicht? Und zwar ist das Wissenschaftliche für mich ein bisschen schwer verständlich. Ich, außerdem bin ich ja auch nicht aus geologischen Gründen hier unten, sondern wegen meinen Daumen. Ja, das hat mir der Arzt geraten, dass ich diesen Urlaub mal keine Erholung mache, sondern so tümmlich durchwandern. Nicht immer mit den Daumen. Und zwar sagt er, hören Sie mal, sagt er, wenn der Mensch mit den Daumen läuft, nicht, dann wird das ganze Blut, oh Junge, also, oder nicht das Blut, wollen wir sagen, dieser, was in Menschen, dieser Blutkreislauf, nicht, und der wird wieder richtig und wird man auch in Alter nicht so wunderlich im Kopf. Hat diese Zeremonialsklerose, die wird dann viel angenehmer. Ne? Ich meine, der Mann ist unser Hausarzt, der hat das sogar studiert, der muss das wissen. Ne? Und ich will mir zwar jetzt die Ferien nicht ganz vermiesen lassen, aber so, hören Sie mal, so ein bisschen wurmt einen das doch, nicht? Wenn man so viel in der Krankenkasse zahlt, und dann muss man die Gesundheit trotzdem selber machen. Denn auch ausgerechnet in Urlaub. Warum hat du ausgerechnet in diese Gegend hier trimmen tut? Also, weiß ich auch nicht. Na, erstens sind ja die Alpen bekannt dafür, nicht? Auch rein bettenmäßig. Also, dass die Betten hier jeden Ansturm gewachsen wären, rein zahlenmäßig. Denn wird hier im Gegensatz zu Spanien Deutsch gesprochen, nicht? Oder weitestgehend Deutsch. Na ja, und wenn man schon mal hier ist, nicht, was soll man dann anders machen, als wie trimmen? Mir bleibt dann ja gar nichts anderes übrig, als wie nachts anständig auspennen, nicht tags gemütlich essen, nicht zwischendurch wacker spazieren gehen. Naja, wenn man jünger ist, kann man auch noch diese Freizeit hingeben. Aber im Durchschnitt kommt ja der Tourist hier sowieso paarweise, nicht? Also ehepaarweise. Deshalb ist in dieser gewissen Beziehung, da ist hier eigentlich auch in den Beachschuppen nichts los, nicht? Nur habe ich ja blöderweise eine Wette am Laufen, nicht? Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das hinbiegen soll. Wenn man sich hier nämlich so umguckt, oh Junge, die geht bestimmt nicht mehr in der Diskothek. Oh, die schon gar nicht. Aber sie, die da, das wäre vielleicht die Gelegenheit. Entschuldigen Sie, Fräulein, mein Name ist Techtmeier, nicht angenehm. Nicht? Und Sie sind doch auch eigentlich noch einen ganz flotten Zahn. Nicht, ob Sie mir vielleicht abends mal aus einer Verlegenheit... Ne, passen Sie auf, also so bin ich noch ganz rüstig, ne? Aber ich habe ein bisschen Last mit der Knie. Nicht nur habe ich mir schon neue Einlegesohlen besorgt. Jetzt ist ja bei diesem Trimm-Dich immer ein Problem, dass die meisten Menschen sich selber, wie sagt man bescheißen, jetzt vornehmen, nicht etwas vormachen oder regelrecht betrügen tun, weil so die Gesundheit zu unbequem wird. Und auch da hatten wir ja einen richtig schweren Fall in der Verwandtschaft bei uns mit meiner Nichte Roswitha, wie die 30 wurde. Und von einem Tag und anderen ganz plötzlich über den Ufer trat, die 85 Kilo nackend hatte die. Ja, hat ihr Mann gleich so ein Trimm-Fahrrad geholt, nicht für in der Waschküche zum Aufstellen. Nico sollte sie jeden Tag 20 Kilometer drauf treten und die Funde abstrampeln. Er abends immer den Tacho kontrolliert. Ich hatte sie jeden Tag auf Wacker 20 Kilometer mehr drauf. Und trotzdem wurde die nicht weniger. Wissen Sie, was die gemacht hat? sich den Bengels von der Straße reingeholt und für 10 Kilometer eine Mark gegeben. Und das haben die Nachbarn natürlich bemerkt, wie die immer so ganz außer Puste da am Schwitzen aus dem Haus wieder rauskamen. Und wenn die nicht Unzucht mit Minderjährigen vermutet hätten, dann wäre die Roswitha ihren falschen Daumen vielleicht niemals geplatzt. Oh, ich meine, mir persönlich kann ja sowas nicht passieren, weil ich habe so einen Schrittmacher an der Hose, der sich das genau merken tut, wie viel ich gelatscht bin. Mein Freund Koslowski hat auch so ein Apparat. Der macht ja auch gerade Urlaub oben in Dingens, wo die Pornos immer herkommen. Dänemark, nicht? Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, wollen wir mal gucken, wer mit seinen Daumen da mehr geschafft hat. Nicht er oder ich? Oh, wer da drauf besteht, nicht, kann man hier natürlich auch richtig Freizeit und Erholung. Und muss man ehrlich zugeben, dass der Alpen in die Beziehung aber jede mittlere Großstadt beinahe das Wasser reichen können. Es ist alles genauso wie zu Hause. Wenn Sie meinetwegen Tennis spielen wollen, nicht, und das ist gerade Nacht, können Sie hier sogar mit Flutlicht. Oder ach, Sie möchte mal das ganze Glück dieser Erde in einen Stall voller Pferde? Ja, bitteschön, ne? Obwohl das Reiten ja gar nicht gut für den Rücken sein soll. Nicht, vor allem, wenn man ein Pferd ist. Dann für Leute, die eigentlich an der Nordsee wollten, gibt es hier noch ein Wellenhallenbad. Nicht, falls es mal regnet, kann man da schön im Trockenen schwimmen. Und da hat zusätzlich noch ein Seegang, wie bei Windstärke 4. Dann ist hier noch Minigolf, Schach, Kegeln, Radfahren, Rollschuh laufen, nicht Skat, Andenken kaufen. Nicht, und weiter jeden Abend ist im Kurhaus irgendwas mit Kultur. Und heute Abend wollte ich auch mal hin. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Die weiß-blaue Lachparade. Jo. Nicht, und steht extra drin in diese Gebrauchsanweisung von Verkehrsverein, dass die Künstler alle sehr beliebt wären bei Funk, Film und Schallplatte. Und wissen, wer heute Abend mit bei ist? Bayerns größter Geräuschspezialist. Ich könnte mich jetzt schon nass lachen, wenn ich mir so vorstelle, wie der da ulkige Töne macht, wie meinetwegen mit dem Mund einen Zug fahren lässt oder so ein Autorennen, wo ein Wagen nach dem anderen explodiert. Sieh, ich habe mal einen erlebt, der konnte mit den Händen Posaune blasen. So. Ohne drin zu pusten. Und konnte mal wunderbar sehen, wie man noch aus einem feuchten Händedruck da richtige Kunst also veranstalten kann. Ne? Ach Junge, da ist sie ja wieder. Entschuldige, Fräulein, wenn ich noch mal auf Sie zurückkomme. Wie wär's denn mit heute Abend? Ich meine, also bei mir eilt es noch nicht so sehr, aber oder vielleicht könnte sein, dass Sie selber noch Spaß Wussten Sie eigentlich, dass die Einheimische hier unten mal ganz klein angefangen haben? Und zwar als sogenannte Amöben. Ich sagte der Dr. Krösemeier, das wären Eizeller gewesen und immer in den Alpenmeere rumgeschwommen. Und weil sie da wohl nicht genug zu tun hatten, hätten sie sich denn selbst entwickelt. Also ist er immer wieder ein Glied dazugewachsen, was sie gerade am besten brauchen konnte. Nicht so Schuppen, Flossen, Kopf und Schwanz und auf einmal waren sie Fische. Ja, und wie dann eines Tages so ein paar Florellen an Land gehopst sind, nicht, da haben die Beine gekriegt Aus den Kiemen wurden bei den Dirndeln der Busen mit den Lungenflügeln und die Schuppen hätten sich zurückgebildet. Das heißt, es gibt ja Menschen, die bis heutzutage noch darunter leiden. Und dann erst hätten diese Fische den aufrechten Gang gelernt. Also wenigstens innerhalb geschlossener Ortschaften. Hier auf dem Gipfel kriechen sie ja jetzt noch oft mit alle Viere rum. Ja, und dann wäre der Volkstracht dabei gekommen, nicht? Und das Jodeln und fertig war der Alpenländler. Ich meine, sie, wer das nicht weiß mit der Fische, nicht? Der könnte doch glatt denken, dass die genauso von Neandertaler wegstammen täten wie unser einer als Nordrhein-Westfalen. Ja, nur sollen die aber auch schon also seit viele Tausende von Jahren einen Prozess am Laufen haben. Einen Prozess der Zerstörung, sagt der Krösemeier so ganz feierlich. Ich hatte leider gerade so ein Stück Brötchen im Mund und konnte nicht weiter. Ich wollte wohl auch der Kaffee nicht kalt werden lassen. Aber sieh, was ich durch den Mann schon in meinen Kopf getrimmt bin. Junge, wenn mein Schrittzähler das alles bescheinigen könnte, da hätte der Koslowski aber jetzt schon glatt verloren. Jetzt raten Sie mal, warum ich so aussehen tue. Da kommen Sie nie drauf. Nicht wegen den Mostrich bei uns in der Pension. Den hat nämlich die Blagen von der Dr. Krösemeier, die waren wohl heute Morgen schon vor ihren Eltern am Frühstückstisch. Ich habe da so ein bisschen rumgespielt und auf einmal der Kleine den ganzen Senf in Salzstreuer rein. Das war extra scharf. Und Junge, ich habe vielleicht gelacht. Im Gegensatz zu Krösemeier, wie der erst seine Kinder ein paar gescheuert und dann seine Frau angebrüllt, nicht, weil ihre Dusseligkeit in Schuld wäre, wenn die Blagen mit Mostrich Käse machen. Und dann hat er zur Strafe seine ganze Familie erklärt, wo dieses schöne Salz überhaupt herkommt, was da die Blagen mutwillig versaut hätten, nämlich hier aus Berchtesgaden. Und zwar wäre das... Ah, Junge, wie sagt er so, in den Inneren der Alpen eines Tages entstanden, rein geologisch, ist klar, und würde jetzt mit den Schweiße bayerischer Bergleute von hier aus nach Reichenhall gepumpt und da eingetütet. Ich habe erst gedacht, der hätte in seine Stinkwut alles so sich ausgesponnen, der Mann. Aber sieh, das stimmt sogar. Nicht der ganze Berg da hinten. Eine einzige Attrappe, die ist von innen alles hohl. Jetzt, wenn Sie hier ankommen, müssen Sie erstmal diese Klamotten überziehen, damit Sie auch schön unbefleckt bleiben, weil Salzkleckse in der Freizeitkleidung, ja, ich glaube, die kriegt man nur mit Rotwein wieder raus, wenn man Glück hat. Oh, dann gibt es natürlich ein großes Hallo, wenn man sich wieder trifft als Reisegruppe. Weil die anderen sehen ja alle so was von bescheuert aus unter diesem Kaffeewärmer. Da war ich schon ganz besorgt, ob die alle reingelassen werden. Ja, und dann geht es los, wie auf dem Kirmes mit so einer Art Geisterbahn. Da juckelt man da voll elektrisch in einen Stollen drin. Ich hab ein bisschen Pech gehabt, weil vor mir nur so ein alten Opa saß. An dem war nicht viel zum Festhalten dran. Zu Fuß weiter, damit der Führer auch schön seine Redensarten aufsagen kann. Dann kommt man an so eine Art Treppengeländer, wo man in kleine Haufen einen Affenzahn drauf runterrutschen kann. Aber mit Schmackes, die da juchzen dabei, wie wenn sie mal weiß, was mal passiert. Ist aber völlig ungefährlich, weil der eigene Hintern ja schließlich als Bremsbacke funktioniert. Und als Höhepunkt kommen sie mitten zwischen den Felsen auf einmal hinter eine wunderbare Fernsehleuchte, aus lauter Salz gemacht. Und kommen sie in ein richtiges Kino. Der Film, der da lief, war zwar ganz ohne Weiber, oder das heißt nur mit Angezogene, aber dafür hatte er keine Handlung, sondern wurde nochmal gezeigt, wie das alles so entstanden ist, nicht mit dem Salz und den Alpen. Also die Sachen, was der Krösemeier auch erzählt hatte. Bloß, Ich meine, wie mitten in Salz, die paar hundert Meter unter der Erde, in eisgrauer Vorzeit, da plötzlich ein Kindtopf entstanden sein soll, das kam in dem Film leider auch nicht drin vor. Ich will die Dame natürlich nicht weiter an eine große Glocke, aber es hat geklappt gestern Abend. Sie ist bereit, und zwar doch öfter. Ich meine, oh, ich liege ja jetzt schon ganz gut, aber wer weiß, was der Paul Kozlowski schafft. Nicht? Und ich wette, geht immerhin um 3 Kasten Bier. Was ist? Ja. Jawohl, Herr Doktor, ist klar. Ja, wenn ich sie treffen sollte, ich sag ich nicht, wo sie sind. Jo, können Sie drauf verlassen. Genau. Der hat nämlich schwer Knies heute mit seiner Familie, der Krösemeier. Und ja, will er sich jetzt wohl rächen, nicht, dass seine Frau da in Ängste rumschwebt, nicht so mit beide Kinder an der Hand sucht und über die Hänge streift, nicht, und in jeden Abgrund spinks, ne? Ja, sie, die haben sich aber auch angebrüllt beim Frühstück und alles wegen der Luft. Und zwar waren die Kinder wohl noch bei ihrer Milch. Da hat er schon eine Zigarre angesteckt, wohl so ein bisschen heftig gepafft. Die, und musste der Kleine von husten. Die, und da fing die Alte vielleicht, also ich hätte nie gedacht, dass die so kiebig werden könnte. Nicht, ach Junge, alles, also Backen und Dutt und Busen, das war am Wackeln vor Wut. Nicht in ihr Dirndlhemd. Sie werde hierher gefahren für die Kinder gute Luft zum Atmen. Nicht, und jetzt tät er sie schon beim Frühstück verpesten. Nicht, da könnten die Kinder ja besser das Auto zum Vater nehmen. Ne? Nicht, weil da können wir den Auspuff wenigstens mit dem Zündschlüssel noch abstellen. Ach, und er, die Morgenzeitung, so grußlos in der Marmelade rein, ne? Stand da auf, weg war er. Ja, ich habe ihn dann an diese Seilbahngondel wieder getroffen. Nicht? Und dann hat er mir den ganzen Berg rauf, sein Schicksal. Nicht? Weil, also seine Frau wäre rein meteorologisch gesehen wohl für ihn zu dämlich. Ne? Nicht? Und sagt er, die wäre reingefallen auf die Reklame von Reisebüro. Nicht, weil die gesagt hätten, dass in den Alpen die beste Luft wäre. Und dabei sagt er, wäre hier oben die dünnste Luft in ganz Deutschland. Ja, ne, zum Beispiel eine Pellkartoffel. Nicht, die müsste man vorher zuschrauben in den Kochpott, wenn die hier im Gebirge überhaupt gar werden soll. Nicht? Nicht, ja, so wenig Druck wäre da am Deckel. Oder am Gipfel, nicht bei der Bergsteiger. Ja, warum die aber extra da raufkrabbeln für zum Pellkartoffel essen? Nicht, das hat er auch nicht gesagt. Ja, ehrlich, also das muss diese Tal gewesen sein, das früher bei unserem Opa über den Sofa hing. Nicht so als Öldruck. Diese Schönheit der Landschaft, da sträuben sich ja ein richtige Wörter auf der Zunge. Nicht das Murmeln des Baches, das Schweigen des Waldes. Nicht fehlt eigentlich bloß, dass Owe Fischer hinter der Tanne wegkommt, nicht, und da so als Ludwig der Zweite durch das Unterholz grübelt. Ja, aber Mann, ich will jetzt die Schuhe nicht ausziehen, aber rechts habe ich bestimmt so eine Blase. Nicht vor den langen Anmarschweg, ne, für die Einsamkeit, denn immer den Prozess im Nacken, diesen Prozess der Zerstörung. Nicht, hat heute Morgen wieder der Dr. Krösemeier. Also der hätte angefangen mit einer Eiszeit. Nicht, und da wären so also riesige Gletscher über die Alpen hinweg gekrochen. Nicht, und die hätten aber rücksichtslos die Berge abgehobelt, nicht, und da kaputt zerstückelt. Nicht, und was die nicht klein gekriegt hätten, das würde heute das Wasser machen. Nicht so liebliche Bächlein wie er hier. Nicht, die würde nur so aussehen, als ob ihr Wässerchen nichts trüben könnte. Ja, aber, Junge, ausgerechnet die täten die ganze Gegend kurz und klein sägen. Wie sagt er so, es gibt ja überhaupt keine Berge mehr in der Alpen, sondern nur noch Täler, rein geologisch gesehen. Und was die Leute irrtümlich so für Berge halten, wären nur noch die Ruinen der alten Pracht und Herrlichkeit. Und wie lange die sie noch halten könnten, sicher, jeden Sommer tun sie sich ausdehnen durch die Wärme, den Winter sowieso zusammenschrumpfen, denn durch den Frost, die bricht auch immer mehr Platz so von weg, nicht? Fällt in die Bäche und so weiter. Nicht? Aber er sagt also, er gibt den Alpen höchstens noch ein paar Jahre, ja, oder ein paar Millionen Jahre. Nicht? Dann wäre diese Ecke aber spätestens so platt wie der Lüneburger Heide. Ja. Eigentlich darf man gar nicht dran denken, nicht? Aber man hatte doch wenigstens noch mal gesehen, bevor dann von morgen nach Hause fährt. Und war ja für mich der Urlaub sowieso nur eine Wette. Nicht? Heute Abend will die junge Dame noch einmal mir den Gefallen tun. Nicht? Und morgen nicht, muss man dann eben sehen. Gucken Sie, Wahrheit und Ehrlichkeit. Ich meine, das habe ich ja schon mit Muttermilch eingebläut kriegt, nicht? Dass es nur noch ganz wenige Menschen gibt auf der Welt, die nicht versuchen, einen damit über ein Ohr zu hauen. Bitte schön, ich bin eine ehrliche Haut, nicht? Auch innerlich, aber deshalb bin ich noch lange kein Idiot, der sich von so einem Schlitzohr wie den Koslowski da verladen lässt. Nicht? Weil die ganze 15 Jahre, die ich den schon kenne, ich fährt der Straßenbahn, nicht, aber prinzipiell ohne Verhasche ein. Nicht der bescheißte Kollege beim Skat spielen, nicht, und eine eigene Frau beim Dingens. Wirtschaftsgeld. Ne? Also der hat nämlich eine ganz schlimme Eigenschaft in seinem Charakter. Der ist nämlich also saumäßig intelligent. Ja, da können Sie Gift drauf nehmen, dass der jetzt auch so mit Magnet oder mit so kleinen Schraubenzieher, nicht, irgendwie wird der einen Trick finden für seinen Schrittmacher so zum Einstellen, dass er mir hinterher über ist. Ne? Und ich stehe dann da mit meinen blamierten Daumen. Und deshalb, ich meine, ich habe die junge Dame natürlich Geld für gegeben, nicht, dass sie mir ihre Hüften leihweise also überlässt. Oder wo sagen, mein Schrittmacher, nicht, den nimmt sie jetzt immer schön mit nachts im Beat schupfen, nicht, und hat sie mir jetzt schon ein paar hundert Kilometer drauf getanzt. Ja, ob Musik oder Natur, das ist so ein Apparat, ja egal. Ne? Hauptsache, es wird ordentlich gewackelt. Und, Junge, wenn jetzt der Koslowski verliert, nicht, und sie hinterher vielleicht noch vor Wut im Bauch beißen könnte, dann werden mir die Alpen aber bestimmt eine schöne Erinnerung bleiben. Nicht? Vor allen Dingen auch daumenmäßig, ehrlich.